Der Achte. Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt. Unsere Gründerväter waren schon ziemlich heftige Burschen, die sind bei der Westausfahrt, weil es keine Genehmigung gab von Seiten der Stadt, weil das niemand unterstützt hat, sind die auf die letzte Brücke da bei Hütteldorf hinauf, haben einen riesen Banner angebracht, das war auf der ersten Seite der Kronenzeitung. Am nächsten Tag hat der Herr Zilke angerufen und hat quasi grünes Licht gegeben. 1983 als erster Einkaufsstraßenverein Wiens gegründet, wird der Flohmarkt in der Neubaugasse, auch dank der Entscheidungskraft von Altbürgermeister Helmut Zilk, in diesem Jahr 40 Jahre. Wir haben Obmann Kurt Wilhelm und seinen Stellvertreter Peter Herzog des Vereins IG Kaufleute am Neubau zu uns in die Redaktion gebeten, um mit ihnen über die Entwicklung der Neubaugasse und des Flohmarkts zum Flaniermarkt zu sprechen. Der Flohmarkt wurde ja zum Flaniermarkt umgetauft. Warum eigentlich? Der große Unterschied ist, dass der Flaniermarkt etwas ruhiger sein soll, weniger Floh und mehr Markt sein soll. Der Flaniermarkt soll dazu verleiten, zu verweilen, soll dazu verleiten, sich umzuschauen, auch die konsumfreien Zonen zu nutzen und auch das Kulturangebot zu nutzen. Diesmal steht der Markt unter dem Motto: Die Neubaugasse tanzt. Was können wir uns denn da erwarten? Was kann man sich erwarten? Man kann sich erwarten, dass mit jedem Flohmarkt, der jetzt der Flaniermarkt ist, eben mehr Qualität aus dem Bezirk kommt. Das heißt, dass immer mehr, und das ist die letzten Male schon so toll angenommen worden, immer mehr aus dem Bezirk Geschäftsleuten an neuen Unternehmen mitmachen. Wir reden von Designerinnen, wir sprechen von lokalischen Angeboten. Aber der Peter Herzog und ich konnten den Bezirk auch überreden, dass er sich kulturell engagiert, und zwar mit einer ganz netten staatlichen Summe, um die Kultur zu fördern. Und da ist es so, dass in der Neubaugasse, aber auch im Kretzel, sehr viele Tanzstudios sind oder Menschen, die mit Tanzbewegung zu tun haben. Und zum Mitmachen ist das Publikum einladen. Also wir haben zum Beispiel auf der Kreuzung Lindengasse, Neubaugasse, gab es ganz einfach ein Tanzpodium, wo die Leute mittanzen konnten. Und auf einmal haben dort bis spät am Abend die Leute getanzt. Und das soll ja sein, weil der Flaniermarkt soll ganz einfach ja auch ein bisschen den Bezirk abbilden. Warum kommen die Leute zu uns? Warum wollen wir, dass sie sich wohlfühlen? Wir wollen ja auch, dass sie wiederkommen. Ja, und genau das wollen wir mit dem Markt bezwecken. Und am Flohmarkt geht man vielleicht einmal im Jahr und kauft sich halt dann irgendwas, was man als Sammler gerne hätte, aber mehr auch nicht. Es gilt halt auch bei den Besuchern so ein bisschen die Neugierde zu erwecken, sie auch ein bisschen zu überraschen. Ich war mal in Marokko und habe dort in Marrakesch diesen mittelalterlichen Platz gesehen. Und der ist eine Mixtur aus Geschichtenerzählern und den verschiedensten Angeboten, was jetzt Ware betrifft. Und da haben wir gedacht, das ist es eigentlich was besonders Interessantes. Und in die Richtung gehen wir auch ein bisschen. Also dieses klassische Gaukeln, Flanieren, Schauen, Kaufen, Kosten, das soll es eigentlich sein. Und das wird immer mehr. Ja, wir laden da Künstler ein, die so, ja, auch aus dem Bezirk kommen wollen. Wir wollen auch mit der Musikschule zum Beispiel in der Burggasse kooperieren. Ich weiß nicht, ob das diesmal zustande kommt, aber vielleicht das nächste Mal. Also auch da ist der Bezirk daran interessiert, also auch die Unterrichtsinstitutionen da mit einzubinden, einzuladen. Da kommen wir auch zu dem Kinderflohmarkt, ne? Also dass man was für Kinder tut und auch die Kinder einlädt, ja, hier mitzutun. Und da gibt es auch eine eigene Kinderbühne, ein eigenes Kindereck mit Aufführungen, mit Malkursen, mit Malwettbewerben, mit einem Gewinnspiel, mit, ja. Der hat ja auch schon lange Tradition, dieser Kinderflohmarkt. Ja. Kann denn da jeder mitmachen? Ja, also wenn er unter 12 ist, darf er, darf er kostenfrei sich dort ganz einfach einen Platzl nehmen. Das ist recht unproblematisch. Man breitet dort ein Tuch am Boden auf und setzt sich halt, solange es halt nicht regnet, dorthin und bietet das an, was man halt dort nicht mehr braucht. Und bei Kindern sind ja diese Spielsachen oft sehr kurzlebig. Und ja, und die wollen halt dann auch gern was Neues haben. Und da sieht man auch, dass die Kinder dann untereinander tauschen. Ja, meistens, oder leider oft, mischen sich dann auch die Eltern ein. Ja, aber es gibt auch da sehr aktive Kinder, die dann untereinander ganz einfach beginnen, Handel zu treiben. Und das ist ganz einfach was Schönes. Das ist, ja. Und interessant, was mir so aufgefallen ist, ist, dass auch diese ganz alten Spielzeuge so ewig getauscht werden. Also ich glaube, da gibt es Matador-Kästen, die durch die 7. Generation gehen. Also das ist auch so eine nette Geschichte, die ein bisschen in unsere Bezirke, sage ich jetzt einmal, passt, auch vom Mindset her. Und die Kinder müssen sich anmelden oder das? Die Kinder kommen ganz einfach. Die kommen ganz einfach. Mhm. Und breiten sich auf. Und der zuerst kommt, hat halt den schönsten Platz. Mhm. Also in der Nähe, das ist in dem Bereich bei der Richtergasse. Mhm. Das ist in dem Bereich eine Sackgasse. Also auf der anderen Seite geht diese Gasse über die Neubaugasse nicht weiter, nicht so wie die Lindengasse. Und dadurch haben wir dieses Platzl gewählt, weil es dann ein sehr beruhigter Bereich ist und ja. Und trotzdem am Puls der Zeit, es ist also von der Marie-Hilfer-Straße die erste Seitengasse links rein, da ist eine relativ hohe Frequenz, aber eben, wie der Peter Herzog schon gesagt hat, es ist trotzdem recht ruhig im Sinne von, dass da also nicht halligall ist und den Kindern die Leute über den Schädel rennen, sage ich jetzt einmal. Vor 4 Jahrzehnten haben sich die Unternehmer und Unternehmerinnen der Neubaugasse zu dem Einkaufsstraßenverein zusammengeschlossen. Wie hat sich die Neubaugasse denn dadurch verändert? Heute ist die Neubaugasse eine sehr begehrte Straße. Wir haben kaum Leerstände. Ja, wir achten eher darauf, dass der Mix in der Straße weiterhin ein guter bleibt, dass also nicht irgendwo die Ketten der Marienhofer Straße zu uns einziehen. Dafür sind auch die Flächen, die hier angeboten werden, nicht geeignet, Gott sei Dank nicht geeignet. Aber wir wollen diesen Verein weiterentwickeln, weil dieses Straßendenken, ja, dem haben wir eigentlich sozusagen das Ende angesagt, sondern wir sehen uns als Grätzl. Wir sehen uns als Stadt in der Stadt. Ja, wo die Leute zusammenkommen, das soll auch der Flaniermarkt bewirken. Die Leute sollen dort zusammenkommen, sich wohlfühlen, wie an einem Hauptplatz zusammenkommen. Und genau, weil wir leben von den Leuten im Bezirk und haben diesen Leuten noch viel zu bieten und wollen sie natürlich auch im Bezirk halten und natürlich auch bei uns. Wir wollen sie ganz einfach darauf geil machen, sage ich immer, im Bezirk zu kaufen und sich wohlzufühlen. Und am besten bei uns nicht. Wobei der Peter und ich das mit dem Bezirk natürlich nicht so klassisch sehen. Als Wiener ist man das ja gewohnt, über Bezirksgrenzen hinweg zu wohnen, zu gehen, was auch immer. Also wir reden da eigentlich von einem Grätzl, das ganz sicher über die Lerchenfelderstraße rausgeht und das ganz sicher auch hinunterströmt in Richtung Gumpendorfer, ja, also im 6. Bezirk. Und das auch im 15. Bezirk, also bei der Stadthalle, sich ganz, ganz nett noch wiederfinden kann. Also die Identität, glaube ich, muss man jetzt nicht auf einen Bezirk klassisch begrenzen. Seit dem Umbau der Neubaugasse ist sie von der Maria-Hilfer-Straße bis zur Burggasse Begegnungszone. Man wünscht sich eine Verlängerung bis zur Lerchenfelder Straße, was ja in weiterer Folge auch für den 8. Bezirk von Vorteil wäre. Wie schaut es da aus? Was die Neubaugasse selbst betrifft oder den Bezirk betrifft und was auch die Verlängerung betrifft, das als Grundforderung gehabt haben, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt schon die neue Straße machen, dann muss diese Achse, die ja auch die Hauptstraße des Bezirks ist, die darf nicht da abgeschnitten sein oder irgendwo enden. Das muss auch, was den Radfahrverkehr besonders betrifft, ja, was den 13a und die Fußgänger und den aktiven Verkehr betrifft, das muss einfach ein Guss sein. Und das wurde uns zugesagt, dann kam der Regierungswechsel in der Stadtregierung und jetzt ist es so, dass wir neue Gespräche gerade aufnehmen und da versuchen, eben den Ball wieder aufzunehmen, wie gesagt. Und es schaut eher gut als schlecht aus, würde ich einmal sagen. Und es kann nur allen daran gelegen sein, auch die Erdgeschosszonen zu stärken, indem man das aufwertet. Der Gerd Nestler, der die Neubaugasse geplant hat oder hauptsächlich geplant hat, sage ich jetzt einmal, oder erdacht hat, der hat gesagt, das ist der geilste Teil, ja, weil da geht es nämlich so hinauf, also hinunter, also wir nennen das Neubaugasse Nord rein technisch jetzt, und von der Burggasse bis zur Lerchenfelder Straße und darüber hinaus, eigentlich ist das eine ganz interessante Sache mit diesen ehemaligen Wienerwaldgräben, ja, die diese Straßen ja sind, die Lerchenfelder Straße, die Neubaugasse und die Burggasse waren ja ehemalige Flüsse, Bäche, was auch immer, und da dieses Rauf und Runter ist irre interessant, ein bisschen weniger für die, die einen Schanigarten haben und da schauen müssen, dass das Niveau irgendwie gehalten wird, aber dieses Getreppte ist interessant, dass es dort auch zum Teil breiter ist, dass der 13er in eine Richtung fährt, ist natürlich auch ein bisschen ein Vorteil. Also das ist eine unserer 32 Forderungen gewesen. 31 wurden umgesetzt, das ist die 32. Und ich bin mir sicher, dass man mit der Uni sieht. Vor allem ist die Neubaugasse ja auch das Bindeglied zwischen zwei Bezirken. Ne? Die geht von der Lerchenförderstraße, also vom 8. Bezirk bis zur Marienhilfestraße in den 6. Bezirk. Ja? Und yes. Der 13a mit was mehr als Verbindung gibt es eigentlich. Der 13a mit 15 Millionen Fahrgästen, einer der stärksten Buslinien Europas, ist ganz was Tolles. Und auch diese kleine Fahrzeitverlängerung, die es gibt, wenn das jetzt auch Begegnungszone wird, die letzten 240 Meter, die es jetzt noch fehlen, sind, glaube ich, aushaltbar. Denn eins muss man immer wissen, der 13a wird durchschnittlich 2,5 Stationen verwendet. Ja, das heißt, es ist ein Kurznahverkehrsmittel und deswegen werden die 10 Sekunden oder 15 Sekunden, die der da länger fährt, nicht das große Problem sein. Das ist eine der Diskussionspunkte. Aber die Achse der Nord Richtung Strozzigasse, das ist ganz, ganz, ganz interessant und auch der Bezirksvorsteher ist der Meinung, dass das auch ein wunderbares Tor ist, da von der Lerchenfelder Straße hinein in die Neubaugasse, aber auch in die Strozzigasse. Das ist einfach so, dass Kreuzungen ja innerstädtisch immer irgendwie sexy sind, wenn man das so sagen kann. Ja. Könnte in der Strozzigasse, die ja eine Verlängerung der Neubaugasse im 8. Bezirk ist, eine Ausweitung des Flaniermarkts kommen? Die Vernetzung 7. und 8. Bezirk wird ja derzeit durch das Projekt Klimafitte Lerchenfelder Straße ohne dies forciert. Also absolut. Ich hab familiär das Spielzeuggeschäft Herold. Das war mal im Familienbesitz bei uns vor vielen Jahren. Und da weiß ich noch, wie der Schwiegervater immer ganz gespannt darauf gewartet hat, dass er in der Strozzigasse sein kleines Standl aufmachen kann, weil das eben schon damals Teil war vom Flohmarkt der Neubaugasse. Das ist dann manchmal gewesen, manchmal nicht. Das hat hauptsächlich mit den Magistratsabteilungen auch zu tun gehabt und auch mit den Anmeldungen der Kaufleute im 8. Bezirk. Ich habe dann miterlebt, wie die Lerchenfelder Straße wirklich weniger Frequenz hatte und unattraktiver wurde, warum auch immer, leider Gottes. Und dann hat man den Teil, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, nicht dazu genommen, aber jetzt gibt es ja die Umgestaltung, die attraktive der Lerchenfelder Straße. Ich glaube, da geht es hauptsächlich darum, dass man schaut, dass das eine kühle, angenehme Zone wird. Ich glaube, es geht darum, dass man das Ganze mit mehr Aufenthaltsqualität versieht, mehr konsumfreie Flächen. Naja, was gibt es Lässigeres also, als dem Bereich? Also den Kaufleuten der Neubaugasse wird es sicherlich nicht liegen. Ja, dass wir das, also wir werden das sicherlich nicht verhindern, sondern wir werden das eher befördern. Das Thema ist halt nur immer das eine ist die Finanzierung. Ja, ich sehe als geringeres Problem, weil da werden die Stände sicherlich genauso verkauft werden, sondern das größere Problem sehe ich in den Wiener Linien, 13a, Magistratsabteilungen etc., die wir hier zu einem Konsens bringen müssen, damit das überhaupt aber das macht technisch man, das macht man gern, deswegen der Aufruf an alle, melden Sie sich bei uns, wenn Sie aus dem 8. Bezirk sind und wenn Sie in der Strozzigasse stehen wollen, genau. Dann haben wir einfach eine Aufgabe und der werden wir auch entsprechen, so wenn es möglich ist. Vielen Dank an Kurt Wilhelm und Peter Herzog für das Gespräch. Wir sehen uns beim Flanieren auf der Neubaugasse. Hard Facts. Der Flaniermarkt findet zweimal im Jahr, immer freitags und samstags statt. und lockt pro Tag zwischen 100 und 125.000 Menschen an. Der Flaniermarkt inklusive Flohmarkt in der Neubaugasse ist mit 320 Standlerinnen einer der größten Märkte Österreichs. 2023 findet er am 5. und 6. Mai und am 29. und 30. September statt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at. Und bleiben Sie in der Josefstadt. Ihre Elisabeth Hunsdorfer.